Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Ja, der Vormittag ist schon rum. Ich komme gerade von der Zahnreinigung. Ich finde es ein guter Effekt. Also immer wieder schön. Keine Kaffeeablagerung mehr. Und ja, jetzt hatte ich heute Morgen meinen letzten Kaffee getrunken. Jetzt wäre eigentlich die Zeit, wo ich wieder Kaffee trinke. Aber ich trinke jetzt keinen mehr, weil ich will das behalten. Ja, so ist es. Mal gucken, wie sich das einpendelt. Ich habe schon mal irgendwann mit Kaffee aufgehört und ich weiß, dass man davon Kopfschmerzen kriegt. Aber vielleicht kriege ich ja diesmal keine. Ich bin froher Dinge. Wird schon werden. Ja, schön, dass ihr erstmal wieder eingeschaltet habt. Thema des heutigen Coaching-Videos ist, sie liebt dich nicht. Sie wird dich niemals lieben und sie hat dich auch noch nie geliebt. Dieses Coaching-Video ist einmal inspiriert von dem Video von Nicolo, sie würde ich niemals lieben. Es ist inspiriert von meinen eigenen Erfahrungen, keine Frau hat mich jemals geliebt. Und es ist auch inspiriert von einem Telefongespräch, das ich kürzlich mit einem Freund von mir hatte. Und da haben wir unter Männern, fange ich gleich mit an, weil es wirklich wieder interessant ist. Es wird interessant. Der ist auch seit 8 Jahren mit seiner Freundin zusammen. Die haben jetzt eine kleine Tochter zusammenbekommen. Und er ist auch selbstständig, er hat viel Stress und er hat im Gegensatz zu mir noch nicht gelernt, seinen Magic Stick zu kontrollieren. Also auf dem Weg der Entwicklung ist er noch nicht. Bedeutet, er ist noch sehr davon abhängig von der Zuwendung der Frau. Und deswegen kann ich jedem nur dazu raten, kriegt das in den Griff. Weil am Ende des Tages ist die Frau, die möchte genauso gerne Vollkontakt wie wir Männer, nur halt nicht mit ihrem jeweiligen Mann. Und deswegen gamet sie das Ganze dann. Und wenn sie merkt, er ist wie so ein kleiner wedelnder Welpe, der das unbedingt braucht, gamet sie das umso intensiver. Also das ist schon eine verrückte Dynamik. Ja, jedenfalls ist das so, dass ich mit ihm gesprochen habe und er sagt, ja, so den Vollkontakt gibt es halt auch nicht mehr so oft in seiner langjährigen Beziehung. Und ja, alle 2 Wochen mal, das wäre schon hart wenig. Und aber er liebt sie ja, also er liebt sie, aber sie ihn nicht genug, als dass sie ihm mal kurz Erleichterung verschafft. So sehr liebt sie ihn dann doch nicht. Ja, das sind so all diese Dynamiken. Und dann sage ich, dann habe ich versucht mit ihm, also er ist ein extremer Bluepiller, dann habe ich versucht, ihm das mal nahezubringen und ihm zu erklären, wie sich das verhält. Also dann habe ich ihm auch erklärt, dass er in der Anfangszeit der Beziehung natürlich wahnsinnig viel mit seiner Freundin entsprechend ins Bett gehen kann, wenn nicht 2-, 3-mal am Tag. Weil wir Männer verlieben uns halt langsam und entlieben uns wieder langsam. Die Frauen, würde ich sagen, lieben nur das, was wir für sie tun können. Und damit wir das, was wir für sie tun, für sie bereitstellen, muss sie uns diese Illusion, weil so sind wir Bluepiller ja von klein auf konditioniert, wir machen das nur für eine Frau, die wir lieben. Oder wo wir das Gefühl haben, sie liebt uns. Und deswegen ist das der Kontakt zwischen den beiden am Anfang immer sehr intensiv gewesen. Da gab es sehr viel Zuwendung. Und dann wird es immer weniger, immer weniger, immer weniger. Also die Dynamik. Kimbi, hallo, nein. Kimba, nee, hör mal auf jetzt damit. Die Dynamik verhält sich so: Die Frau ist dem Mann. Kimbi, mach mal Pause jetzt, großer Bär. Da fährt doch nur ein Auto vorbei. Ist doch nix. Nein. So, jedenfalls ist es so: Die Frau ist dem Mann am Anfang sehr zugeneigt. Dadurch, dass sie ihm am Anfang sehr zugeneigt ist, sagt der Mann: Wow, das ist eine tolle Frau. Die kümmert sich um meine Bedürfnisse, die macht mich happy, ich fühle mich wohl, cool. Je länger sie das macht, umso mehr sagt der Mann, okay, jetzt habe ich hier wirklich eine Frau, Mensch, die bietet mir so viel Qualität, weil wir das nicht richtig trennen können, weil wir glauben, diese Zuwendung, die wir im Bett von ihr bekommen, ist Qualität. So, in Wahrheit ist es das Auspressen nicht wert, dieser kleine Dopaminschuss im Gehirn. Ist ein weitreichendes Thema. Im Endeffekt klaut ihr das Zeit, deine Energie. Deine Aufmerksamkeitspotenziale, also selbstständig machst du dich in der Zeit nicht mehr groß und groß erfolgreich machst du dich in der Zeit auch nicht mehr. Expandieren wirst du auch nicht mehr, weil du bist ja immer nur im Schlafzimmer mit der Alten. Das ist ja dann auch irgendwann eine tagesfüllende Aufgabe. Also ich merke ja, wie ich in meinem Video gesagt habe, du hast überhaupt gar keine Zeit. Also wenn ich meinen Tag quasi jetzt so, meinen Vormittag, wir haben es jetzt 13:04 Uhr, ich musste Kim heute Morgen Essen machen, ich musste mit ihm eine Runde gehen, ich hatte um 9:50 Uhr meine Zahnreinigung, danach muss ich zum Tierarzt die Kotprobe abgeben, dann muss ich da warten und so weiter. So, Gestern Abend habe ich noch viel zu lange im Teamspeak geschnackt mit Freunden. Das heißt, ich war erst um 23 Uhr im Bett. So, heute Morgen muss ich aber ganz früh wieder raus. Da fehlt mir der Schlaf. Das schlägt mir. Das ist also wirklich, man hat gar keine Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, wo diese Zauberin die Finger zusammenhält und die Zeit hält sich einfach mal kurz an. Das könnte ich wirklich mal gebrauchen für 2 Wochen. Also einfach mal endlich mal durchatmen. Also ich habe immer das Gefühl, ich so jetzt mit 38, ich komme der Zeit gar nicht mehr hinterher. Ja, und deswegen, eine Frau raubt euch nur Zeit. Also Frauen machen mit euch auch keinen Erfolg. Frauen kommen, wenn der Erfolg da ist und wirtschaften den Erfolg wieder runter und dann ziehen sie weiter wie Heuschrecken. Habe ich alles schon gesehen. Ja, jedenfalls ist die Dynamik so, darüber wollte ich eigentlich sprechen, dass sie, wenn sie dann merkt, der Mann hat sich jetzt für die Frau geöffnet und er provided seine Ressourcen, dann nimmt sie sich langsam raus. Und jetzt kommt die Falle für den Mann. Jetzt glaubt er, oh, sie nimmt sich zurück. Ich gebe mehr Gas, ich biete ihr mehr, ich bin ihr loyaler, ich provide ihr mehr Ressourcen, ich mache. Komm doch, Baby, gib mir wieder das, was wir am Anfang gemacht haben. Und dann ist man voll gefangen im Netz der Manipulation. Und da ist er auch voll drin. Alle 2-3 Wochen kriegt er immer seine Mitleidsnummer, dann legt sie auf den Rücken, macht ihren Seestern. So, dann kann er seine 5 Minuten da abrödeln und dann, ja, herzlichen Glückwunsch. Und das ist das Ding. Und ich hatte ihm dann versucht, das zu erklären, dahingehend, dass ich gesagt habe, guck mal, sage ich, wenn du jetzt zur Tankstelle fährst mit deinem Auto, musst du logischerweise fürs Tanken bezahlen. Wenn du jetzt aber irgendwann dein Portemonnaie nicht, oder wenn jetzt erstmal der Tankwart zu dir sagt, ach, heute bezahlst du mal, was du willst. Hast zwar für 80 Euro getankt, aber leg 40 auf den Tisch, heute ist entspannt, mach mal so. So, dann merkst du schon, okay, hey, diesmal habe ich nur die Hälfte bezahlt. Und so sieht das die Frau auch. Warum bezahle ich denn eigentlich voll? Und auf der anderen Seite der Medaille, wenn ihr dann irgendwann wieder zur Tankstelle kommt und habt euer Portemonnaie vergessen, der Tankwart sagt, ach, weißt du was, ich mag dich so sehr, tank mal voll, kein Problem, heute for free. Dann tankst du voll und beim nächsten Mal irgendwann, ihr merkt, das ist halt ein schleichender Prozess, irgendwann habt ihr euer Portemonnaie gar nicht mehr dabei, weil du tankst halt voll. Und genau das machen die Frauen auch. Die greifen die Ressourcen ab, die tanken voll quasi und merken, sie müssen gar nicht mehr in diesen langen Beziehungen dafür noch irgendwas anbieten. Und da entgleitet uns Bluepillern halt die Kontrolle. Und deswegen landen wir Männer in diesen langen Beziehungen, in diesen LTRs, Long-Term Relationships, in denen die Frauen einfach dem Mann nichts mehr bieten. Und auch nach 4 Jahren höre ich Männer reden, nach 5 Jahren, oh, meine Frau, da geht's noch ab, die gibt sich noch Mühe für mich. Ja, weil sie hat das nächste Ziel noch nicht erreicht. Sie verfolgt noch ein Ziel, wo sie hin will. Sei es die Hochzeit, sei es das Einfamilienhaus oder das Kind. Aber spätestens da, denkt an meine Worte, wenn ihr es jetzt noch nicht glaubt. Ich kann es euch wirklich, wirklich ans Herz legen. Ich habe es selber erfahren. Ich war 8 Jahre mit meiner Ex zusammen. Ich kann euch sagen, sonst würde ich das nicht sagen. Ich sage das aus Erfahrung. Ich habe das im Freundeskreis, Bekanntenkreis und gerade bei diesen langfristigen Geschichten, 12 Jahre verheiratet, 15 Jahre Beziehung, wirklich, da ist nichts mehr, Leute. Da gibt es nichts mehr für den Mann. Das ist absolut Game Over. Deswegen kann ich euch auch nur ans Herz raten, das sind ja auch so die Kerninhalte unserer Philosophie, wohnt nicht mit einer Frau zusammen, heiratet keine Frau, macht keine Kinder mit einer Frau, gibt kein Geld aus für eine Frau, simpt nicht für eine Frau, lebt für euch selbst, geht euren eigenen Weg. Weil die Frau liebt euch tatsächlich nicht. Und ich musste das am eigenen Leib halt auch schon hart erfahren, in dem Moment, wo ich dann wirklich mal auf diese Blue-Pill-Konditionierung, was ich mir da in dieser Wolke, in der ich gelebt habe, wo ich damals darauf zugreifen wollte und dachte so, jetzt brauche ich dich aber mal. Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Ich beschreibe das mal gerne, eine Beziehung zwischen Mann und Frau ist wie so ein fragiles Kartenhaus, das hier vor uns steht. Und von allen Seiten pustet der Sturm und ihr versucht immer, dieses Kartenhaus vorm Zusammenstürzen zu schützen. Während sie kräftig mitpustet. So, also sie ist Teil. Sie pustet mit, sie macht nicht mit, das ganze Ding beschützen. Und das kann ich euch so aus meiner Erfahrung sagen. Und das war für mich, das zu verstehen, macht vieles leichter. Also das ist erstmal eine bittere Pille. Aber wenn man das verstanden hat, dass die Frau einen tatsächlich nicht liebt, weil sonst würde sie einen auch so nicht behandeln. Sonst würde sie auch mal Rücksicht nehmen auf ihren Partner, auf ihren Mann. Sonst würde sie sich auch mal um seine Bedürfnisse kümmern. Wann gibt es mal eine schöne Massage oder überhaupt mal eine Magic-Stick-Massage, mal was richtig Schönes. Ich weiß, am Anfang, da gibt es immer alles, aber sobald ihr einen gewissen Zeitraum überschritten habt, das ist der Point of No Return, dann ist auch wirklich Ende. Und da ist dann der Saft, das Auspressen gar nicht wert. Und deswegen ist so eine langfristige Beziehung auch nichts, was für mich mehr irgendein, nichts Erstrebenswertes mehr drin. Gar nichts. Deswegen muss ich wirklich sagen, dass die Frau, also was ich an den Tisch bringe, ist klar. Und dass die Frau der Meinung ist, sie wäre der Tisch. Nein, nein, nein, absolut nicht. Die Frau ist der Zonk. Ich weiß nicht, ob ihr früher diese Serie mal gesehen habt mit Jörg Dreger oder wie der hieß, wo diese drei Tore aufgehen und entweder war da ein Auto oder eine Urlaubsreise oder so ein roter kleiner Teufel. Das war der Zonk. So, und ich habe immer jetzt das Gefühl, wenn ich die sehe, dann geht meine Magic Senses gehen an und ich sehe den Zonk. Ich kann durchgucken, ich kann durch die hübschesten Mädchen durchgucken und sehe, was die veranstalten. Es ist vorbei mit Frieden, es ist vorbei mit Ruhe, mit seelischer Ausgeglichenheit. Von da an seid ihr immer dabei, irgendwas zu tun, bevor ihr das tun könnt, was ihr eigentlich tun wollt. Müsst ihr immer erst noch irgendwas anderes tun. Und dieses, was ihr vorher tun müsst, wird immer mehr und plötzlich ist das, was ihr tun wollt, da kommt ihr nie wieder hin. Also so weit, man wird so weit von seinem eigenen Weg abgebracht in so einer Geschichte und ihr könnt eure Wohnung nicht mehr einrichten, wie ihr wollt, so wie ich das will. Ich kann meine Trainingsbank da hinstellen, wie ich will. Ich kann da meinen Teller stehen lassen, wegräumen, wie ich will. Das ist unbeschreiblicher Luxus. Ich kann kommen, gehen und so weiter. Das Einzige, mit dem ich mich abstimmen muss, ist Kimber und das war's auch. Mehr wird es bei mir nie wieder geben. Ich gebe meine Freiheit nicht auf, keine Frau kann meine Freiheit bezahlen, also gar nicht, nicht möglich. Das ist, und da werde ich auch nochmal ein Video zu machen, das ist spannend, da werde ich, das wird ein Wummer, was es mich gekostet hat, meinen eigenen Weg zu gehen. Das können sich die meisten gar nicht vorstellen, welchen Preis ich dafür bezahlt habe für meine Freiheit. Ja, aber wie gesagt, das wird ein anderes Video. Ja, wie gesagt, ich kann euch das sagen, diese Frauen, und das ist, da möchte ich noch ein letztes mit auf den Weg geben, weil das ist auch hochspannend. Von meiner Ex-Freundin, der Bruder Julius, hatte auch eine lange Beziehung mit seiner Sandra, die waren 7, 8 Jahre oder so zusammen. Und er wollte aber noch keine Kinder, er wollte erst den einen oder anderen Grundstein legen, weil der ist ja auch Ingenieur und irgendwie außerhalb beschäftigt mit einer Anreise von 100 Kilometern. Der hatte nur einen befristeten Vertrag und bevor er jetzt loslegt mit Einfamilienhaus und Kindern und so, wollte er erst das ein oder andere noch geregelt haben. Das ging seiner Sandra aber ein bisschen zu langsam, sodass sie am Ende sich von ihm dann kurzfristig getrennt hat und sie hatte parallel schon 9 kennengelernt. Und zwar einen, und jetzt kommt's, jetzt sind wir wieder im Bereich Lux Money Status. So, sie hat einen 9 kennengelernt, einen Soldaten, im Alter kurz vor 40, der hat viele Auslandseinsätze mitgemacht, hatte immer Zeit, sich nur um sich zu kümmern, war quasi, ist immer seinen eigenen Weg gegangen, sage ich mal, bis zu diesem Zeitpunkt. Er hat also alles richtig gemacht, ohne es zu wissen, hat immer von den Auslandseinsätzen das Geld gespart und er hat es zu einer stolzen Summe von 350.000 Euro Ersparnissen gebracht mit 38 Jahren, weil er nie eine Freundin hatte und so weiter. Und der war so Blue Pill, dass die Ziege, die sich jetzt von, also die Sandra, die sich jetzt von Julius getrennt hat, innerhalb, also die ist dann rüber geswitcht zu ihm und das ging dann rasend schnell. Also sie hat sich von ihm sofort entliebt, weil da kriegt sie alles, was sie braucht. Sie hat ihren Blue Piller, der will, provided die Ressourcen, hat die Ressourcen, hat den gesellschaftlichen Status, die Sicherheit und lässt sich von ihr hinreichend manipulieren. Die hat sich sofort entliebt von ihrem Ex und ist zu ihm rüber und 3 Monate später oder 4 Monate später war schon richtfest und im gleichen Zeitraum, also nee, 3 Monate später war sie schwanger und 4 Monate später war schon quasi richtfest vom neuen Haus. Während er 2 Jahre später immer noch diesem Mädchen nachgehangen hat und nicht verstehen konnte, wie das alles so passieren konnte in dieser atemberaubenden Geschwindigkeit. Also der hat sich 2 Jahre später quasi immer noch nicht fertig entliebt, während sie das mit einem Fingerschnipp getan hat. Und ja, konsumiert weiter MGTOW-Content, konsumiert weiter Red Pill-Content und macht euch euer eigenes Bild und schützt eure Seele und geht euren eigenen Weg. Das ist nur mein gut gemeinter Rat. Männer, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich atme diesen Scheiß, wirklich. Also das, was ich da löffeln musste an Ungenuss und an Erkenntnissen, ist schon wirklich gewaltig. Und wie gesagt, teile ich gerne mit euch. Der ein oder andere soll da wirklich seinen Nutzen draus ziehen und sagen, hey, das war bei meinem Kumpel auch so. Und hey, das war bei meinen Eltern auch so. Hey, das war bei meinem Bruder auch so. Und hey, deswegen mache ich das nicht so. Das wäre ja schon großartig. Weil es gibt ja auch sogenannte Täter-Opfer-Dynamiken. Also ich habe mich jetzt aufgrund von, weil ich das halt einfach durchblicke, davon weitestgehend freigemacht. Aber es ist ja oft so, dass diejenigen, die schlecht behandelt wurden, weiter schlecht behandeln, was wieder einen schlecht Behandelten ergibt, der wieder andere schlecht behandelt. Und das muss man mal durchbrechen. Und da sehe ich halt viel Ungerechtigkeit oder beziehungsweise der Blue-Piller versteht nicht, was ihm widerfahren ist aufgrund seiner Blue-Pill-Konditionierung. Und das ist aber, dieser Fahrplan läuft bei allen Frauen kontinuierlich durch und wird sich immer wiederholen. Wenn ihr es mir nicht glaubt, heiratet eine Frau und 10 Jahre später kommt er zurück zu diesem Video und werdet sagen, oh mein Gott, der hat mir das gesagt, ich konnte es ihm nicht glauben. Ja, meine Magic Man, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Nochmal danke für euren Support, für die ganzen Kommentare, auch wenn man mit dem einen oder anderen nicht ganz einer Meinung ist oder auch aneinander vorbeiredet. Alles entspannt. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, auf eure Kommentare, abonniert meinen Kanal, teilt den Content gerne mit euren Freunden und ja, Männer, bis morgen. Tschüss.